Amerikaner stehen offensichtlich am Rande eines Bürgerkrieges. Gorbatschow reagiert jetzt mit Militärgewalt und entsendet Truppen in das Krisengebiet. Das Präsidium des Obersten Sowjet hat Nagorno-Karabach und die angrenzenden Regionen zum Notstandsgebiet erklärt. Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Aus Moskau, Hanno Schneider. Russen, wacht auf, in Baku werden unsere armenischen Brüder und Schwestern ermordet. Gorbatschow, die Geschichte wird Ihnen das Massaker in Aserbaidschan nicht verzeihen. Menschen, stoppt den Mord. Anklage und Trauer heute Abend auf dem Puschkinplatz in Moskau. Etwa 300 Armenier erinnern an die Morde der letzten Tage. Wie viele ihrer Landsleute in Baku und anderen aserbaidschanischen Städten getötet wurden, weiß niemand genau. Die Zahlen schwanken zwischen 30 und 157. Für sie ist es Völkermord. Sie fordern von der sowjetischen Regierung, alle armenischen Familien aus Aserbaidschan zu evakuieren. Und sie klagen die Medien an, zu wenig und verfälschend über die Ereignisse zu berichten. In der Vremja heute Abend Normalität in der aserbaidschanischen Stadt Lenkoran. Keine Spuren von Unruhen, keine Soldaten in den Straßen. In einer Stadt, in der seit Samstag eine Volksfront die Macht übernommen hat, in Partei, Regierung und Behörden. Es wird normal gearbeitet, der Markt ist gut bestückt. Die einzige Abweichung von der Normalität, so sagt der Reporter, es wird kein Alkohol verkauft. Andere Bilder aus Nagorno-Karabach, jenem Gebiet, das die Ursache für die blutigen Auseinandersetzungen ist. Viele armenische Bürger sind bewaffnet, schützen ihr eigenes Hab und Gut selbst gegen Angriffe der Aserbaidschaner. Die Armee kann nicht überall sein und wer wen angreift, das wird nur selten geklärt. Spuren eines Bürgerkrieges, der offenbar auch von dem Militär nicht verhindert werden kann. Ob noch mehr Truppen und der Ausnahmezustand den Hass der beiden Volksgruppen im Zaum halten können, bleibt abzuwarten. Die Soldaten haben eine schwierige Aufgabe in einer schönen Landschaft. Auf die Frage, ob er einen Bürgerkrieg befürchte, sagte Ministerpräsident Ryzhkov, nein, das dürfen wir nicht zulassen, dass es dazu kommt. Der Konflikt scheint schwer zu lösen zu sein. Es gibt ernsthafte Zusammenstöße zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Aber wir werden alles tun, dass es keine folgenschweren Auseinandersetzungen mehr gibt. Am Abend wurde in der von Armeniern bewohnten Enklave Nagorno-Karabach in Aserbaidschan der Ausnahmezustand ausgerufen. Muslimische Aseris hatten am Wochenende in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, zur Hetzjagd auf die christliche armenische Minderheit aufgerufen. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben. Zur Lage heute in Aserbaidschan, Hans-Josef Dreckmann. Der oberste Sowjet unter Leitung von Staats- und Parteichef Gorbatschow hat heute Abend über Nagorno-Karabach und einige Bezirke in Aserbaidschan den Ausnahmezustand verhängt. Offenbar ist die Lage außer Kontrolle geraten, nicht zuletzt, weil die marodierenden Nationalisten über bisher ungeahnte Mengen von Waffen verfügen. Selbst offenbar von der Armee gestohlene Hubschrauber und Panzerfahrzeuge sind bei den blutigen Auseinandersetzungen der letzten drei Tage eingesetzt worden. Der Ausbruch der Gewalt war offenbar lange vorbereitet. In der sowjetischen Berichterstattung heute wurde immer wieder betont, dass sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung von Armenien dringend um den Einsatz der Armee bitte. Nur die Armee, so der Tenor, könne jetzt noch für Recht und Ordnung sorgen. Offensichtlich soll die sowjetische Öffentlichkeit darauf vorbereitet werden, dass Moskau entschlossen ist, mit harter Hand durchzugreifen. Das hat auch Ministerpräsident Ryzhkov heute zu erkennen gegeben. Einen Bürgerkrieg, so sagte er, werden wir nicht hinnehmen. Notfalls müsse die Armee den Konflikt lösen. In Karabach, zu dem alle Zufahrtswege von Aserbaidschanern unterbrochen sind, trägt praktisch jeder Zivilist eine Waffe. Zwar ist hier die Armee in den vergangenen Tagen bereits verstärkt worden, aber offenbar hilflos angesichts des blanken Hasses zwischen den Bevölkerungsgruppen. Immer wieder kommt es zu Gefechten. Hier kann man überhaupt nicht mehr leben, sagt dieser Armenier. Uns reicht es. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Wo ist denn unsere Regierung? Ein Glück, dass wenigstens die Soldaten uns helfen. Und ein Offizier berichtet, wie eine aserbaidschanische Gang gestern ein armenisches Dorf im Karabach überfallen habe, um es niederzubrennen. Dabei seien alle möglichen Waffen vom Jagdgewehr bis zur Kalaschnikow eingesetzt worden. 1,5 Stunden habe der Kampf gedauert, 4 Menschen seien getötet worden. Kann jetzt wirklich die Armee nur noch und einzig und allein den Konflikt lösen? Diese Frage möchte ich gleich weitergeben an Uwe Halbach vom Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche Studien, den ich nun im Studio in Köln begrüße. Guten Abend, Herr Halbach. Guten Abend, Frau Christiansen. Ist es so, dass nur noch die Armee den Konflikt lösen kann? Ja, also von einer Lösung des Konfliktes kann wohl keine Rede sein. Das wird auch die Armee nicht schaffen. Lösung des Konfliktes heißt ja irgendwie eine Regelung, eine harmonisierende, versöhnende, ausgleichende Regelung. Und ich glaube, der Zug dafür ist bereits lange abgefahren, schon im Jahre 1988, wenn er überhaupt je bereitgestanden hat. Ob die Armee es schaffen wird, die Konfliktparteien zu trennen und zunächst einmal rein sicherheitspolitisch für Ruhe zu sorgen, das ist eine andere Frage. Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, dass auch eine Art ethnischer Entflechtung hier im östlichen Transkaukasus stattfindet. Das heißt, die Armenier, die etwa in Baku noch befindlich sind, müssten wahrscheinlich evakuiert werden. Nun wird hier ja auch viel von religiösen Hintergründen dieses Konflikts gesprochen. Sicherlich hat der Konflikt religiöse Hintergründe. Nur ich warne davor, in diesem aserbaidschanisch-armenischen Konflikt eine Art Religionskrieg zwischen Islam und Christentum zu sehen. Viele Konflikte in der Sowjetunion, viele Nationalismen in der Sowjetunion haben eine religiöse Komponente. Aber das heißt nicht unbedingt, man sollte diese religiöse Komponente nicht verabsolutieren. Es ist etwa in Aserbaidschan, auch was diese Wiedervereinigungsbestrebung mit den iranischen Aseri betrifft, diese schiitische Komponente nicht zu verabsolutieren. Es geht in erster Linie um nationalistische Bestrebungen, bei denen die Aserbaidschaner sich vor allem als Türken wahrnehmen. Herr Halbach, und das ja nun nicht zum ersten Mal in diesem Gebiet. Der Konflikt schwelt lange nach den schweren Unruhen im vergangenen Jahr, den vielen vorausgegangenen Konflikten in diesem Gebiet. Musste man im Kreml nicht klar sehen, dass es irgendwann zu einer Eskalation, wie wir sie denn jetzt haben, kommen musste? Nun, in der Tat, der Konflikt hat eine sehr lange Geschichte, die zurückgeht ins 19. Jahrhundert. Bei Aserbaidschanern ist der anti-armenische Affekt ein Teil des entstehenden Nationalbewusstseins am Ende des 19., zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen. Es hat Kriege gegeben, der sogenannte tatarisch-armenische Krieg 1905. Es hat jede Menge Konfliktmaterial gegeben zwischen diesen beiden Völkern. Man wusste, man hätte Bescheid wissen müssen. Aber es ist offenbar, wenn man zurückblickt, Gorbatschows Reaktionen auf die Nationalitätenkonflikte wird deutlich, dass überhaupt dieses Thema nicht zu seinen prioritären Themen gehört hat, dass er lange brauchte, man kann sagen bis zum Beginn 1988, bis er die volle Dimension dieser Nationalitätenkonflikte und des Nationalitätenthemas in seinem Lande richtig durchblickt hat. Hat er das Brodeln übersehen? Mir scheint, dass er es eine Zeit lang übersehen hat. Aber ich will mich auch nicht in eine besserwisserische Position setzen und sagen, man hätte vieles verhindern können, wenn man eher reagiert hätte. Das kann man gar nicht, das kann man heute nicht sagen. Herr Halbach, herzlichen Dank nach Köln für das Gespräch. Themenwechsel, meine Damen und Herren. Es geht nach Mittelitalien in ein Dorf in den Abruzzen. Civitella Alfedena, so heißt dieses 300-Seelen-Örtchen inmitten einer verkarsteten Gebirgslandschaft. Es hat es zu landesweiter Berühmtheit gebracht. Schuld daran ist eine Eigenschaft seiner Bewohner, die sonst in Italien eher selten anzutreffen ist. Die Sparwut. Wird in Mailand oder Rom jede Einnahme möglichst schnell wieder ausgegeben? Das Misstrauen in Staat und Banken sitzt tief. In Civitella Alfedena ist alles ganz anders. Der Hass auf den Staatssicherheitsdienst sitzt tief. Immer noch fürchtet man seine Aktivitäten, seine Spitzeleien. Jahrelang fühlte man sich unterdrückt, musste man dreimal um sich schauen, bevor man einmal die Wahrheit sagte. Wen wundert es da, wenn sich der Volkszorn Luft verschafft? In einer so prekären, revolutionären Phase aber könnte ein Funke ausreichen, um einen Flächenbrand zu entfachen. Lutz Krieger hat die Erstürmung der Stasi-Zentrale und die politischen Reaktionen in Ostberlin beobachtet. Hier sein Bericht. Was als friedliche Demonstration vor dem Amt für nationale Sicherheit geplant war, verlief schon nach kurzer Zeit dramatisch. Mehrere tausend Demonstranten stürmten plötzlich an den fassungslosen Volkspolizisten vorüber, schlugen die Türen des Gebäudes ein und schon kurze Zeit später klirrten in mehreren Stockwerken Fensterscheiben, wurden Möbel und Akten auf die Straße geworfen. Die Demonstration, zu der das neue Forum aufgerufen hatte, war zur politischen Bombe geworden. Zeitgleich saß der runde Tisch zusammen und debattierte das Thema Sicherheitspolitik. Eben dort war heute Morgen auch bekannt geworden, wie der Staatssicherheitsdienst in den letzten Jahren sein Netz der Überwachung über die DDR gezogen hatte. Allein über 100.000 Spitzel arbeiteten im Auftrag dieses Amtes. Hatte das den Zorn der Demonstranten angeheizt? Das DDR-Fernsehen unterbrach gegen 18.30 Uhr seine laufenden Sendungen und blendete sich mit einer Sondersendung der aktuellen Kamera ein. Einzige Nachricht, eine Erklärung, ein dramatischer Appell der Regierung an die Besonnenheit der Bevölkerung. Von einer schweren Stunde war die Rede und auch davon, dass die junge Demokratie in höchster Gefahr sei. Aber es hieß auch, dass unverantwortliche Kräfte im Schutz der Dunkelheit die Zentrale des ehemaligen Amtes für nationale Sicherheit gestürmt und verwüstet hätten. In der aktuellen Kamera, der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens, stand an der Spitze eine Reportage von den dramatischen Ereignissen. So hatten sich wohl weder die Veranstalter noch die meisten der Teilnehmer den Ablauf der Demonstration vor der Schaltzentrale des ehemaligen MFS vorgestellt. Von Anfang an hatte es sozusagen zwei Schauplätze gegeben. Den einen in der Normannenstraße, wo das neue Forum vergebens dazu aufforderte, der Stasi mit Fantasieparodi zu bieten. Den anderen hier in der Rusche Straße, wo es den Demonstranten von Anfang an darum zu gehen schien, sich Zugang in das Gebäude zu verschaffen. Von hier aus waren in den vergangenen Jahren die Fäden gezogen worden für das, was man flächendeckende Beobachtung nannte. Verbitterung, die sicher durchaus verständlich ist, machte sich in einer Weise Luft, die viele erschreckte. Keine Gewalt skandierten die Leute draußen, nachdem die Scheiben zu Bruch gegangen waren und etliches auf die Straße geflogen war. Das Durchstöbern des Gebäudes war umso sinnloser, als sich bereits heute Mittag Vertreter des Bürgerkomitees zur Auflösung des Amtes mit Regierungsvertretern und Vertretern des Volkspolizeipräsidiums und der Militärstaatsanwaltschaft zu einer Sicherheitspartnerschaft zusammengefunden hatten, um den Prozess zu kontrollieren. Das Amt arbeitet faktisch nicht mehr, alle Waffen sind bereits abtransportiert, viele Räume versiegelt. Augenzeugen berichteten telefonisch der aktuellen Kamera, dass Demonstranten am Haupteingang des Kulturraumes ein lebensgroßes Porträt Honeckers entfernen mussten. Was aber sagten die Demonstranten selbst, die vor dem Gebäude Sprechchöre skandierten und immer wieder Stasi rausriefen? Hier eine Umfrage. Ja, um dass die Stasi erstmal rausgeht, ja, aus dem Scheißladen, ja, und dass sie erstmal zur Verantwortung ist für den ganzen Mist, was sie gemacht haben, ja. Wie geht das hier? Weil wir nicht daran glauben, dass sie endgültig beseitigt sind und dass sie vielleicht auf dem Sprung stehen, vermuten wir, ja. Die müssen raus, sonst wird gar nichts hier von uns. Wir haben dem kein Vertrauen mehr. Wir sind Mauer und wir haben sie uns beschissen, so viele Jahre hier. Und die müssen weg. Weg. Absolut. Der runde Tisch unterbrach seine Beratung und ließ über den Hörfunk der DDR die Meldung verbreiten, dass seine Mitglieder zum Ort der Demonstration fahren würden, um dort den Demonstranten zum Gespräch zur Verfügung zu stehen und immer wieder die Bitte zur Besonnenheit zurückzufinden. Auch Ministerpräsident Hans Modrow unterbrach seine Amtsgeschäfte und eilte vor Ort. Dazu die Nachricht der DDR-Agentur ADN in der aktuellen Kamera. Inzwischen hat sich Ministerpräsident Modrow zum Ort des Geschehens begeben. Er rief die Demonstranten zu Ordnung und Besonnenheit auf. Der demokratische Aufbruch, der im November begonnen habe, solle gewaltlos bleiben. Er dürfe durch niemanden gefährdet werden. Wer hier etwas kaputt mache, müsse wissen, dass er sich selber schade. Am Abend dann eine Debatte im zweiten Fernsehprogramm der DDR über die Fragen der Sicherheit in der DDR. Die Volkspolizei durch einen hohen Repräsentanten, Generalleutnant Dietrich Winderlich, Chef der Volkspolizei, vertreten, reagierte mit politischer Argumentation auf die Ereignisse von heute Abend, gewandt aber an die Adresse der Regierung. Die Volkspolizei steht da und muss sich dann entscheiden, Gewalt gegen Personen anzuwenden, in dem Falle gegen die Demonstranten, die aber mit der friedlichen Absicht gekommen sind, oder sich zurückziehen und dann Gewalt gegen Sachen zulassen. Natürlich hat die Polizei jedes Landes entsprechende Mittel, um dagegen einzuschreiten, gegen solche Gewalttätigkeiten, ob sie nur von rechts oder von links kommen. Aber dazu braucht sie nach den politischen Ereignissen, die es in unserem Lande gegeben hat, ein klares Wort, einen klaren Auftrag aller beteiligten Parteien. Am späten Abend war vor dem Gebäude wieder Ruhe eingekehrt. Volkspolizei und Helfer aus dem Bürgerkomitee kontrollierten die Eingänge. Nur zerschlagene Fensterscheiben und zertrümmerte Möbel vor dem Haus erinnern an die dramatischen Ereignisse vor wenigen Stunden. Soweit Lutz Krieger aus Berlin. Ulrich Leithold hat sich unter die aufgebrachte Menge gemischt und im erstürmten Gelände Stimmen eingefangen. Aufgebracht waren die Bürger vor allem über die aufgefundenen Lebensmittelvorräte, die etwas vom Lebensstil der Stasi-Leute ahnen lassen. Wir stehen hier, so weit sehen wir überhaupt nicht. Weder in der Kaufhalle und hier, Lara hatte drum, ich denke, die sind auf hier rum, hier, die Stasi. Warum ist denn hier Essen? Und so viel. Für uns nie gibt. wonach wir stehen können und kriegen sie nie zu kaufen. In Bilderbücher. Diese Leute, die hier gearbeitet haben, die müssen an die Müllkippen, die sie eingekauft haben für Westgeld, und müssen die auseinandersortieren, diese Müllkippen. Und da müssen sie alle hin, damit sie endlich mal arbeiten lernen, die Scheißkerle. Was haben Sie da gefunden? Na, Spargel und Rindfleisch, bester Rindfleisch, Filet, alle. Die leben ja wie die Mahnen im Speck. Da hinten um die Ecke stehen Säcke. Reserviert für privat für den Genossen sowieso. Drei große Säcke. Was ist da drin? Alle schönen Fleischartikel, die Sie sich vorstellen können. Säckeweise. Was ich empfinde, ich schäme mich, so alt wie ich geworden bin, für diese Regierung. Ich habe das ja mit aufgebaut. Wir haben gewusst, aber so viel haben wir nicht gewusst. Also ich sage, ich könnte weinen. Viele suchten auch anderes, nämlich Informationen über sich selbst. Ja, ich will meine eigene Akte finden. Das ist erstmal der Sinn der Sache hier. Na, ich will wissen, was steht in meiner Akte drin. Hätten Sie sich das hier so vorgestellt? Ja, ich hätte es mir so ähnlich vorgestellt. Auf alle Fälle. Ist ja wohl ein Teil dessen, ja. Was man überhaupt noch sehen kann hier. Das ist unfassbar. Über jeden und alles ist hier scheinbar was aufgeschrieben, festzuhalten. Nicht nur in Ostberlin kocht die Volksseele, auch in den Städten der traditionellen Montagsdemonstrationen wird der Ton wieder rauer. Unser Korrespondent in Leipzig war bei der Demonstration heute Abend dabei. Laut war es und gestritten wurde auch. Ganz wie in Wahlkampfzeiten, am Rande gab es sogar Prügelszenen. Hören Sie Uwe Eckert-Böttger. Zwei Themen beherrschten die heutige Montagsdemonstration in Leipzig. Die Forderung nach deutscher Einheit und die rigorose Ablehnung der SED. Mit Blick auf die ehemalige DDR-Staatspartei werden die Losungen militanter, aber auch ideenreicher. Stopp die rote Mafia war ebenso zu lesen wie der Slogan Nur SED-Verbot beendet Arbeiternot. Wobei die besonnenen Kräfte die jetzt laut werdende Verbotsforderung als wenig hilfreich für den notwendigen Dialog aller politischen Kräfte betrachten. Das realistische Ziel der Demonstranten besteht eher darin, die SED von der Macht zu vertreiben, ihr eine Oppositionsrolle schon vor den Wahlen am 6. Mai anzuraten. Und Leipzig soll dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Volksfestartig tönte es aus der Menge nieder mit der SED. Und auf einigen Transparenten wurde Leipzig zur SED-freien Stadt erklärt. Der Chef der SED, Gregor Gysi, wurde als schlauer Fuchs gezeichnet, dem man nicht über den Weg trauen kann. Ein Karikaturist meinte ergänzend, don't Gysi, be happy. Doch noch ist es nicht so weit, im Gegenteil. Franz Schönhuber und seine Republikaner haben ihre Ankündigung wahrgemacht und erneut rechtsradikales Agitationsmaterial in Leipzig verteilt. Dazu ein Stimmungsbild. Meine Meinung ist die, Demokratie ohne Rote, ohne Braune. Sonst alles zulassen. Das ist ganz wichtig. Braune Diktatur haben wir in Deutschland genug gehabt. Die Rote Diktatur dann, das hat auch zugereicht. Bloß, es lebe die Demokratie ohne die scheiß Roten, ohne die scheiß Braunen. Ohne DKP, ohne NPD, ohne Republikaner. Das ist meine Meinung jetzt. Und ohne SED. Das ist meine. Sehr wichtig ist vor allen Dingen, die Republikaner, wo wir auf Deutsch gesagt, ich schüch mit dem Ausdruck, den Arsch hingehalten haben am 9. Oktober. Waren sie nicht da und jetzt machen sie uns ganz verrückt. Vor allen Dingen, die bringen die Roten wieder und ringsrum wieder rum. Die Roten wollen damit sagen, hütet euch vor die Braunen. Und das erreichen Republikaner, wenn sie hier auftreten. Wenn wir eine Demokratie haben, bin ich gerne bereit, mit Republikanern zu reden. Aber jetzt werden sie uns nur stören bei unserer Entwicklung der Demokratie. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das vergessen sie. Der Herr Schönhuber, der mag es ihn, wie er will, aber hier hat er nichts zu suchen. Wir haben unsere Demokratie selbst gesucht und teilweise gefunden. Und jetzt können Sie das verhindern, was wir wollten, seit dem 9. Oktober. Wir kommen zum 14., 15., 16. Mai her. Da war kein Rebo da. Seit 14 Tagen kommen die Rebos hier an und bringen alles durcheinander. Die SED, das sind für mich Linksradikale und die Republikaner sind für mich Rechtsradikale. Ist meine Meinung jetzt. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich will es gar nicht schlecht. Diese Meinung spiegelte die Mehrheit der Transparente wider. Etwa in der häufig zu lesenden Aufschrift mit Optimismus gegen Stalinismus und Faschismus für die deutsche Einheit. Es gibt aber auch Anhänger der Republikaner in Leipzig. Zu einer Demokratie gehört auch, dass die Republikaner hier auftreten können. Das gehört genauso. Das kann doch jeder selbst entscheiden. Das kann doch jeder selbst entscheiden. Nein, so nicht sind die Republikaner keine. Die fordern genau wie wir einig Deutschland. Neben den Republikanern, die ungeniert Plakate mit dem Konterfei ihres Parteichefs verteilten, waren auch andere rechtsradikale Gruppen aktiv, darunter Mitglieder der bundesdeutschen NPD. Alle diese Gruppierungen knüpften ungeniert am Wunsch nach deutscher Einheit an, versprachen, dass sie diese Einheit als einzige sofort verwirklichen wollten und nutzten so eine Situation aus, in der sich nach Jahren der Diktatur eine demokratische Kultur noch nicht entwickeln konnte. Andererseits war aber auch festzustellen, dass man sich gerade in Leipzig der ungelösten Probleme bewusst ist. Ein Staat mit 17 Parteien, da kann nicht geführt werden. Es müssen sich Parteien demokratisch bilden. Die Zersplitterung der Opposition ist ein Problem, das mehr und mehr ins Bewusstsein dringt. Die Ablehnung der Herrschaft der SED reicht auch mit flotten Sprüchen als kleinster gemeinsamer Nenner längst nicht mehr aus. Schon heute nutzen die alten wie auch die neuen Parteien die Gelegenheit, Flugblätter zu verteilen. Vereinzelt waren auch Losungen von Parteien seitens der SPD etwa im Demonstrationszug zu erkennen. Und damit hat nun auch bei den Leipziger Montagsdemos der Wahlkampf begonnen. Das war Uwe Eckhard Böttger aus Leipzig. In Dresden, einer Stadt, von der nicht wenig Impulse für eine Demokratisierung der DDR ausgegangen sind, wurde ebenfalls demonstriert. Zwar nicht so laut, eher friedlich, aber der Druck aus der Bevölkerung auf SED und Regierung wächst auch hier. Die SED hat sich wohl zu früh gefreut. Aus Dresden, Harald Kleinschmidt. Es hatte sich viel Unmut angesammelt seit dem Dezember, seit der letzten offiziellen Demonstration in Dresden. Daher kam man weit über 100.000 zum traditionellen Marsch von der Schlosskirche über die Elbe und zurück zum Futschigplatz zur Kundgebung um 20 Uhr. Man sah viele schwarz-rot-goldene Fahnen und manches grün-weiße Tuch in den Farben Sachsens. Man hörte die Rufe nach Deutschland, dem einigen Vaterland. Das Hauptthema der Demonstration, wie der Kundgebung allerdings, war der Kampf gegen die SED-PDS. Gegen sie gab es unzählige Plakate und transparente Sprechchöre und Losungen. Stasi, Nazi, Gysi, nein danke, war zu lesen. Lügen haben kurze Beine, Gysi, zeige uns mal deine, stand auf einem anderen Plakat. Man forderte die Enteignung und Entmachtung der einstmals führenden Partei in der DDR und rief dazu auf, sie als staatsfeindliche Organisation zu verbieten. Aber Dresden, die alte Residenzstadt der sächsischen Könige, mit ihren Untertanen ist eben nicht Leipzig und auch nicht Berlin. Heute Abend, wie schon vor einer Woche auf einer kleineren, spontanen Demonstration, fehlten weitgehend die aggressiven Töne. Es dominierte Gelassenheit, von mehreren, meist 100 jugendlichen Teilnehmern abgesehen, die Fußballstadionsatmosphäre verbreiteten. Bis zu den meisten Demonstranten hatten sich die Ereignisse in Berlin noch nicht durchgesprochen. Dennoch rief ein Vertreter der SPD zu Besonnenheit und dazu auf, sich nicht zu Gewalt hinreißen zu lassen. Wenige Stunden vorher war übrigens eine Bürgervertretung unter Leitung des neuen Forums in die Bezirksleitung der SED gewalt- und widerstandslos eingedrungen und hatte dort die Räume und Schränke mit noch vorhandenem Archivmaterial versiegelt und damit für die spätere Auswertung gesichert. Vor dem Sturm auf die Stasi-Zentrale saß man noch relativ freundlich, jedenfalls friedlich, gemeinsam um den runden Tisch. Auch Ministerpräsident Modrow war mit von der Partie. Können denn dann Briefe existieren mit dem Absender Verfassungsschutz? Ja, das halte ich, muss ich sagen, für einen Fehler. Ja. Wir haben hier Umschläge einer Diensteinheit 8450, Verfassungsschutz der DDR. Und wir haben hier weitere Materialien, die deutlich zeigen, dieser Verfassungsschutz existiert schon. Und zwar unter der Leitung von Herrn Engelhardt, der, so wie wir erfahren haben, der ehemalige Leiter der Bezirksverwaltung MFS Frankfurt-Oder ist. Wenn Sie gestatten, meine Damen und Herren, mag es Anfänge gegeben haben, das kann ich nicht beurteilen, ich streite es nicht ab, die wird es mit Sicherheit nach diesem hier erwähnten Beschluss gegeben haben, von mir aus Briefkuvert und so weiter, aber ich darf Ihnen versichern, dass seit der Erklärung des Ministerpräsidenten es keine Arbeiten gibt, die zur Bildung eines oder auf die Bildung eines Verfassungsschutzes hinlaufen. Und alles, was es in dieser Richtung vielleicht gab, das muss natürlich rückgängig gemacht werden. Weil der Komplex aber nicht abschließend zu klären war, sollen neue Auskünfte eingeholt werden. Der Tag hatte mit einer kleinen Sensation begonnen, denn Ministerpräsident Modrow war entgegen ursprünglichen Ankündigungen doch schon heute vor dem runden Tisch erschienen. Und er erweckte den Anschein, als habe ihn dazu eine Zuspitzung der allgemeinen Lage getrieben. In der jüngsten Regierungserklärung habe ich von den Unruhigen im Lande gesprochen, die für eine weitere demokratische Entwicklung gebraucht werden. Zugleich sind, und das ist kein Widerspruch, Vernunft und Augenmaß erforderlich, damit die DDR nicht aus den Fugen gerät. Käme es dahin, und manche scheinen es das zu wollen, würde den Bürgern dieser Republik, wie denen der Bundesrepublik und der politischen Stabilität Europas, der denkbar schlechteste Dienst erwiesen. Ja, es könnte ein schwarzer Tag sein. Zum dritten Mal jetzt in 2 Jahren. Nur, reicht das aus, um die bürgerkriegsähnlichen Unruhen zu stoppen und die Region zu befrieden? Nach letzten Meldungen sollen sich bekämpfende Bürgermilizen jetzt sogar Raketen eingesetzt haben. Aus Moskau, Hermann Krause. Nach den schweren Unruhen in der aserbaidschanischen Hauptstadt haben die Behörden heute damit begonnen, in Baku lebende Armenier zu evakuieren. Wie das aserbaidschanische Fernsehen meldet, sind bisher 660 Armenier mit Schiffen über das Kaspische Meer in die Republik Turkmenien gebracht worden. Auch am Tag nach den Vorfällen in Baku liegen über die Zahlen der Toten und Verletzten noch keine genauen Angaben vor. Während TASS von 25 Toten spricht, nannte ein Journalist aus Baku die Zahl 32. In anderen Quellen ist die Rede von mehr als 50 Getöteten. Zu den Pogromen an Armeniern ist es am Wochenende gekommen, nachdem im Laufe der vergangenen Woche auf Kundgebungen immer wieder gefordert wurde, alle in Aserbaidschan lebenden Armenier zu vertreiben. Den Gräueltaten vorausgegangen war eine Kundgebung in Baku am 13. Januar. Dabei wurden Flugblätter verteilt, auf denen die Adressen von den Baku wohnenden Armeniern abgedruckt waren. Trotz der Aufforderung des Vorsitzenden der Volksfront Aliyev, Ruhe zu bewahren und Ausschreitungen zu vermeiden, sei nach der Kundgebung eine Gruppe von mehreren hundert Mann durch die Stadt gezogen. Am Bahnhof hätte gerade eine armenische Familie, die Baku mit der Eisenbahn verlassen wollte, ihr Hab und Gut in einen Container verstaut. Die Menschenmenge habe die Familie dann in dem Container eingesperrt und einen Mann und eine Frau bei lebendigem Leibe verbrannt, berichtete ein Journalist aus Baku. Im sowjetischen Fernsehen sagte ein anderer Journalist, er bete dafür, dass sich das, was er in den letzten Tagen gesehen habe, nicht wiederhole. In eine moderne Stadt habe das Mittelalter Einzug gehalten. In der armenischen Hauptstadt Jerewan haben sich am Sonntag aus Sorge und aus Trauer 300 bis 400.000 Menschen versammelt. Das aus Moskau angereiste Politbüromitglied Slyunkov, der zu der Menge sprechen wollte, wurde niedergeschrien. Wie die Nachrichtenagentur Armen Press berichtet, hätten sich viele Freiwillige gemeldet, um ihre Landsleute in Nagorno-Karabach vor den Aserbaidschanern zu beschützen. Der erste Sekretär Armeniens, Arutunjan, rief den Notstand aus und forderte die Armenier zur Besonnenheit auf. Vorhandene Waffen sollten abgegeben werden. Die bewaffneten Kämpfe zwischen Armenier und Aserbaidschaner haben sich mittlerweile auch auf andere Städte, die außerhalb der Enklave Nagorno-Karabach liegen, ausgedehnt. Khanla beispielsweise liegt auf aserbaidschanischem Territorium, wird aber von Armeniern bewohnt. Seit einigen Tagen sammeln sich im Umkreis von Khanla bewaffnete Gruppen, um die dort lebenden Armenier zu vertreiben. Ähnliches spielt sich in Shaumian ab. Nach Auskunft von TASS sind es mehrere tausend Aserbaidschaner, die stündlich zum Angriff übergehen könnten. Mit den Truppen des Innenministeriums, die die Städte verteidigen, ist es bereits zu Gefechten gekommen. In der Stadt Kirovabad haben militante Aserbaidschaner die Straßen blockiert und behindern so den Einsatz der Spezialeinheiten in dem Krisengebiet. In einem Interview mit dem norwegischen Fernsehen hat Ministerpräsident Rischkow heute einen massiven Militäreinsatz angekündigt, um einen offenen Bürgerkrieg im Transkaukasus zu verhindern. Sich Aseris und Armenier blutige Kämpfe liefern. Wie das Moskauer Fernsehen meldete, handelt es sich um 5.000 Mitglieder der Armee und 6.000 Angehörige der Sondertruppen des sowjetischen Innenministeriums. In der von Aserbaidschanern und Armeniern umstrittenen Region Bergkarabach sind bereits 5.000 Soldaten stationiert. Bei den blutigen Auseinandersetzungen in den Kaukasusrepubliken sind nach Angaben sowjetischer Medien in den vergangenen Tagen mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen und 156 verletzt worden. Die Bundesregierung hat Rumänien einen Kreditrahmen von 500 Millionen Mark für Industrieansiedlungen in Siebenbürgen und im Banat in Aussicht gestellt. Bundesaußenminister Genscher sagte gestern bei einem Treffen mit Vertretern der deutschen Minderheit in Temesburg, Ziel sei die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, um vor allem junge Deutsche zum Bleiben in Rumänien zu bewegen. Er hatte zuvor seinen Eindruck wiedergegeben, dass noch mehr als 100.000 Deutsche aus Siebenbürgen und dem Banat trotz des beginnenden Reformprozesses das Land verlassen worden. Genscher besuchte am zweiten Tag seines Rumänienaufenthalts auch Hermannstadt und kehrte am Abend nach Bonn zurück. Bei den gestern in Sofia aufgenommenen Gesprächen am runden Tisch zwischen Vertretern der Kommunistischen Partei und der Opposition Bulgariens ist in Medienfragen ein Kompromiss erzielt worden. Den Oppositionsgruppen wurde das Recht auf die Herausgabe einer eigenen Zeitung und auf Büroräume zugestanden. Dagegen zeigten sich die KP-Vertreter vorerst nicht bereit, der Opposition auch Zugang zu Rundfunk und Fernsehen zu gewähren. Die Gespräche am runden Tisch sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Die zentralen und örtlichen Ermittlungsbehörden der tschechoslowakischen Staatssicherheit sind nach den Worten von Innenminister Sacher aufgelöst worden. Auch alle Dienststellen für den sogenannten Kampf gegen den inneren Feind sowie für die nachrichtendienstliche Tätigkeit in Bereichen wie Wissenschaft, Kultur und Massenmedien hätten ihre Arbeit eingestellt, meldete die Nachrichtenagentur ČTK. Die Beschäftigten in diesen Einrichtungen seien vom Dienst suspendiert, ihre Unterlagen versiegelt und die Dienstwaffen eingezogen worden. In der DDR ist es gestern erneut zu Warnstreiks gegen die Politik der SED-PDS gekommen. Wie die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN meldete, legten in Gera und in Jena die Mitarbeiter der Kraftverkehrsbetriebe für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Auf einer Protestversammlung seien schnellere Ergebnisse bei der Umgestaltung in der DDR verlangt worden. Und dazu wörtlich, das Böseste, was uns passiert. Und das Beste wäre, wenn die Medien in Ost und West mit dafür sorgten, dass dieses Ereignis nicht eintritt. Stichwort Wahlbeteiligung. Die große Mehrheit sitzt, nach Modos Meinung, am Bildschirm und wartet, wie sich die Ereignisse gestalten. Stichwort Prozess gegen Honecker. Haftverschonung, das ist eine Frage der Staatsanwaltschaft, die Anklage erhebt. Keine Frage der Regierung. Dann können sich die gesellschaftlichen Kreise später daran beteiligen. Es war politische Premiere für den DDR-Ministerpräsidenten dieses Treffen in Berlin-West. Sein Wille, die DDR von heute als guten Nachbarn darzustellen, war unverkennbar. Zwei deutsche Staaten in einer Nation. So sagt er es. Von einer Umtaufaktion kann ich Ihnen jetzt berichten, meine Damen und Herren. Seit heute nämlich bezeichnet sich die Tageszeitung Freies Wort in Suhl als unabhängige Tageszeitung für Südthüringen. Das Freie Wort folgte damit dem Beispiel der Erfurter Tageszeitung Das Volk. Beide nannten sich bis vor kurzem sozialistische Tageszeitung, jetzt also unabhängig. Mehr dazu von Klaus Machno. Offenbar läuft der SED-PDS die Entwicklung der Medien aus dem Ruder. Der Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern im Süden der Sowjetunion, er sorgte auch heute für alarmierende Schlagzeilen. Und das, obwohl die Moskauer Zentrale bereits das Ausnahmerecht verkündete. Hören Sie Hans-Peter Riese. Trotz der Verhängung des Ausnahmezustandes über weite Teile der Republiken Aserbaidschan und Armenien droht immer noch die akute Gefahr eines Bürgerkrieges im Transkaukasus. Das Präsidium des Obersten Sowjets unter Vorsitz von Michail Gorbatschow hat die bisher weitestgehenden Maßnahmen verfügt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Dazu gehören auch, neben Ausgangssperren und Militärverwaltung, die Entsendung von regulären Truppeneinheiten zusätzlich zu denen des Innenministeriums. Die Regierungen der beiden verfeindeten Sowjetrepubliken werden von Moskau beschuldigt, sich so wörtlich von nationalistischen Elementen gängeln zu lassen und eine Entwicklung nicht verhindert zu haben, die auch den Versuch eines gewaltsamen Umsturzes der Sowjetmacht eingeschlossen habe. In Moskau demonstrierten Armenier, die aus Aserbaidschan geflüchtet waren, heute gegen die Führung und Gorbatschow persönlich, dem sie vorwerfen, durch falsches und zögerliches Handeln letztendlich für die Pogrome an Armeniern verantwortlich zu sein. Aus Aserbaidschan, der Region Nagorno-Karabach und einzelnen Städten wird inzwischen berichtet, dass beide Seiten über schwere Waffen verfügen. Armenier haben sich zu sogenannten Schutzeinheiten für ihre Landsleute zusammengeschlossen und verfügen, Zeitungsmeldungen zufolge, über Hubschrauber, Boden-Boden-Raketen, Panzer und Geschütze. Woher diese Waffen kommen, ist ungeklärt. Aber es wird berichtet, dass in letzter Zeit mehrere Armeedepots in der Region ausgeraubt worden seien. Die Armenier wollen sich für die Pogrome an ihren Landsleuten rächen, denen in den letzten Tagen, vor allem in Baku, mindestens 35 Menschen zum Opfer gefallen waren. Circa 3000 Armenier sind inzwischen aus Aserbaidschan mit Flugzeugen und Schiffen evakuiert worden. Wie viele sich noch in Aserbaidschan und in der Hauptstadt Baku aufhalten, ist unbekannt. In einem Telefongespräch mit Journalisten in Baku erfuhren wir heute Nachmittag, dass dort die Lage ruhig sei. Der Ausnahmezustand werde befolgt. Berichte aus einzelnen Städten in der Republik lauten indessen so, dass sogar eine Verschärfung der Lage angenommen werden kann. Die eingesetzten regulären Truppen sollen Befehl haben, nicht von der Waffe Gebrauch zu machen, sondern die beiden Seiten durch ihre bloße Präsenz auseinanderzuhalten. Gegenüber Moskau wird indessen der Vorwurf immer lauter erhoben, durch untaugliche Kompromisse über Nagorno-Karabach, die fast immer zu Lasten der Armenier gegangen seien, die Lage verschärft zu haben. Gorbatschow hatte immer wieder zur Besonnenheit gemahnt und schließlich sogar den Einsatz von Truppen angedroht, der jetzt erfolgt ist. Inzwischen sind, das hat sich bestätigt, 11.000 Mann unterwegs Richtung Aserbaidschan. 5.000 Mann davon, so heißt es, sind reguläre Armeeangehörige. Der andere Teil, also 6.000 Mann, ist dem Innenministerium in Moskau unterstellt. Auch in Südostasien, genauer gesagt in Kambodscha, herrscht Krieg. Dort bekämpfen sich Regierungstruppen und eine Koalition verschiedener Widerstandsgruppen. Mit diesem Bürgerkrieg in Kambodscha befassten sich gestern und heute in Paris die ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates. Wolfgang Kurzian zum Ergebnis dieser Gespräche. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Die 5 ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates, USA, UdSSR, China, Großbritannien und Frankreich, haben sich in ihrer 2-tägigen Konferenz in Paris darauf verständigt, so heißt es, die UNO bis zu freien Wahlen in Kambodscha die Regierung übernehmen zu lassen, eine Feuerpause und die Einstellung aller Waffenlieferungen zu organisieren. Würde es Realität, was abgesprochen, man müsste einen Durchbruch vermelden. Den Zweifel nähren vor allem 3 Gründe. Die Erörterungen fanden auf der Ebene der, so der Jargon, Asiatic statt, also der Sektionschefs. Eine Vereinbarung aber wäre Chefsache. Nägel mit Köpfen könnten also erst bei der nächsten Zusammenkunft im Februar in New York gemacht werden. Zweitens wurde die Rechnung ohne die Wirte erstellt, ohne die von Vietnam abhängige Regierung in Phnom Penh und die 3 Gruppen der Widerstandskoalition unter Norodom Sihanouk, 2 unbedeutende, die pro-westliche und die neutralistische, und eben die mörderischen Roten Khmer, die über riesige Waffenvorräte verfügen sollen und derzeit mit Angriffen auf Battambang und die Fernstraßen ihre militärische Potenz vorführen. Sihanouk zeigt sich unterdessen beleidigt, seine Exilregierung aber soll den UNO-Sitz räumen. Richtig ist sicherlich, dass sich die Idee einer gemeinsamen 4-seitigen Regierung, wie auf der letzten internationalen Kambodscha-Konferenz in Paris beraten, überholt hat, wohl utopisch war. Schließlich zeigt sich die Vertretung Chinas alles andere als eindeutig. Sie verlangt eine strikte Kontrolle des vietnamesischen Truppenabzugs, den Hanoi aber bereits als beendet gemeldet hat. Über die Rolle vietnamesischer Siedler und Wehrbauern in Kambodscha lässt sich aber treffend Streit suchen und führen. Ein Problem gründet sich darauf, dass derzeit keine Linie in der chinesischen Außenpolitik zu finden ist. Die Erfüllung ihres politischen Interesses, eine regionale vietnamesische Hegemonie zu verhindern, fällt ihr von selbst in den Schoß. Wirtschaftlich am Ende kann sich Hanoi keine Truppen außerhalb mehr leisten und auch die Sowjets desengagieren sich. In diesen Tagen mit dem Abzug der letzten MiG-23-Einheit aus der Khan Ranh-B-Basis und ihrer Tu-16-Bomber. Peking hat also die Khmer Rouge weder nötig, noch kann es für deren Aufgabe viel gewinnen. Es sei denn Respekt, falls man den Tiananmen zu vergessen bereit ist. Zurück zur Innenpolitik. Als pflegeleicht kann man ihn nicht gerade bezeichnen, den Admiral Elmar Schmeling. Denn oft genug war Schmeling mit Kritik an der Bundeswehr vor die Öffentlichkeit getreten. Heute nun hat es Elmar Schmeling ereilt. Verteidigungsminister Stoltenberg versetzte den Querdenker in den Ruhestand. Zu den Hintergründen für diese Entscheidung Rolf Clement. Offiziell gibt das Verteidigungsministerium in Bonn keinerlei Gründe an. Das Soldatengesetz gibt dem Minister die Möglichkeit, einen General oder Admiral ohne Begründung zu entlassen. Das Vertrauensverhältnis der jeweiligen Verteidigungsminister zu Schmeling war schon lange gestört, um nicht zu sagen zerstört. In seinem Amt, das er bis heute leitete, dem Amt für Studien und Übungen der Bundeswehr, hat er immer wieder Studien erarbeitet, die weniger dem Dienstherr, eher einer breiten Öffentlichkeit über die Medien zugänglich gemacht wurden. Dabei vertrat Schmeling selten die offizielle Politik der Bundesregierung. Er war in Sache und Form ein scharfer Kritiker der Bonner Regierungspolitik. Dabei handelte er sich den Vorwurf ein, dass er die Loyalitätspflichten eines Soldaten gegenüber seinem Dienstherrn vernachlässigt habe. Schmeling hat nach der Kommandeurstagung der Bundeswehr in Würzburg im Dezember 1987 Bundeskanzler Kohl und den damaligen Verteidigungsminister Rupert Scholz in sehr persönlichen Attacken öffentlich scharf angegriffen. Damals ahndete Scholz Schmelings Verhalten mit einem Verweis. Anfang dieses Monats erregte er erneut Aufsehen, als ein Brief Schmelings an den Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Klaus Rieder, in die Öffentlichkeit lanciert wurde. Darin warf Schmeling der Bundeswehrführung Intoleranz gegenüber abweichenden politischen Meinungen von Soldaten vor und sprach von einem Kampf gegen den Meinungspluralismus in der Armee. Schmeling wurde auch von seinen Kameraden vorgeworfen, er sei illoyal und schade dem Ansehen der Bundeswehr. Manch ein Offizier hatte sich schon über die bislang folgenlosen öffentlichen Auftritte Schmelings beklagt. Minister Stoltenberg zog nun einen Strich unter die sich ständig wiederholenden Schmeling-Affären. In Bonn präsentierte sich heute der neue Fraktionsvorstand der Grünen im Bundestag. Die sogenannten Realos haben dort das Übergewicht. Wird künftig innerparteilicher Streit trotzdem das bekannteste Markenzeichen der Grünen bleiben? Aus Bonn, Christine Heuer. Inhaltliche Profilierung, nicht personeller Streit, soll die Grünen im angebrochenen Wahljahr zum Erfolg führen. Antje Vollmer wird sich dabei vorrangig um die Innen-, Ausländer- und um die Deutschlandpolitik kümmern. Ein Bereich, in dem sie weiterhin auf den Alleingang der Grünen setzt. In der Bundesrepublik haben wir es im Augenblick zu tun mit dem Zusammenschluss einer großen nationalen Wiedervereinigungspartei, die ungefähr 85% der Parteienlandschaft beherrscht. Demgegenüber bilden die Grünen die einzige und deswegen umso notwendigere Opposition. Gestern Abend hat ein kommandierender General der Region der Innentruppen also gesagt, dass an mindestens 5 Orten in dieser Region noch schwere Kämpfe toben, die man noch nicht hat beenden können. Wer könnte denn diese Kämpfe, die Kämpfer, unterstützen, dass sie so schwere Waffen haben? Ja, das ist eine offene Frage. Wenn ich den kommandierenden General gestern richtig verstanden habe, dann stammen wohl die meisten dieser Waffen aus Raubzügen gegen die Depots der Truppen des Innenministeriums und einfach durch offene Kämpfe. Er berichtete davon, dass mehrere Panzer angegriffen worden sind. Sie sind dann erst von den, wie er sagte, aufständischen Elementen erobert worden. Man hat dann einige wieder zurückerobert, aber einer mindestens ist in der Hand der Angreifer geblieben und so kommt man halt zu solchen Waffen. Aserbaidschan liegt direkt an der Grenze zum Iran. Die Aserbaidschaner oder auch Aseris genannt sind mehrheitlich Moslems. Und viele fragen sich, zündelt da nicht der fanatische Moslemstaat Iran mit? Ist die Regierung in Teheran mit Schuld an diesem Bürgerkrieg? Ulrich Tilten, unser Korrespondent, meint nein. Der radikale Aufschwung des aserbaidschanischen Nationalgefühls hat auch zu dramatischen Veränderungen an der iranisch-sowjetischen Grenze geführt. Seit Tagen demonstrieren auf beiden Seiten dieser Grenze Aserbaidschaner. In der Grenzstadt Jolfa wurden die Absperrungen überrannt. Nahezu täglich schwimmen junge Männer durch den eisigen Grenzfluss Arak. Die Menschen an den verschneiten Ufern auf beiden Seiten des Flusses jubeln und rufen Allahu Akbar. In Teheran verfolgen die Politiker dieses Aufbrechen der Grenze mit den gleichen gemischten Gefühlen wie die Demonstrationen in Baku. Irans stellvertretender Außenminister Mahmoud Vaezi hat die Sowjetunion aufgefordert, Unterdrückung zu vermeiden. Die Situation müsse gut und vernünftig geregelt werden. Solch ein Vorgehen werde die Beziehungen zwischen beiden Ländern stärken. Iran werde sich in die Unruhe nicht einmischen, sagte Vaezi. Das hat einen guten Grund. Die Führung in Teheran muss Angst vor dem Übergreifen des aufgepeitschten Nationalismus auf die aserbaidschanischen Gebiete im eigenen Lande haben. Auch wenn die Parolen meist religiös sind, der Nationalismus ist ein bedeutender Faktor. In der Hauptstadt des iranischen Aserbaidschan, der Millionenstadt Tebris, zirkulieren bereits Flugblätter, in denen die Menschen aufgefordert werden, sich auf ihre eigene Tradition und Kultur zu besinnen und sich mit den Aserbaidschanis auf der anderen Seite der Grenze zu vereinen. Die Furcht, dass diese Bewegung auf Gebiete im Iran übergreifen könne, bestimmt bisher Handeln und Denken in Teheran. Vor einer Woche zog ein Abgeordneter mit einem Megafon an die iranisch-sowjetische Grenze und forderte Demonstranten auf der anderen Seite auf, diese iranisch-sowjetische Grenze zu respektieren. Teheran hat ein Interesse, dass die Grenze unangetastet bleibt. Die Möglichkeit der Lostrennung Aserbaidschans von der Sowjetunion würde Iran enorme Probleme bringen. Denn auch Iran ist ein Vielvölkerstaat. Neben den Aserbaidschanern liebäugeln vor allem die Kurden weiter im Süden mit der Selbstständigkeit. Aber wie immer in den vergangenen Jahren ist die Politik in Teheran nicht geschlossen. Die Radikalen sehen in dem Aufbrechen der Bewegung in Aserbaidschan ein Zeichen für die Kraft des Islams. Sie wollen das islamische Moment der Proteste steigern und beginnen bereits die Politik der Regierung zu stören. Aber die Radikalen haben auch in der Aserbaidschan-Frage derzeit keine Chance. Moskau kann auf eine Zusammenarbeit...